Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher, ist euch denn nicht bewusst, dass die Freundschaft mit dieser Welt euch zu Feinden Gottes macht? Ich sage es noch einmal, wer ein Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Gott segne dieses Wort. Gottes Feind. In diesem Bibelvers hier aus dem Jakobusbrief lernen wir mehr, was es bedeutet, Gottes Feind zu sein. Und wie Jakobus das schreibt hier, ist es eben so, dass Freundschaft mit der Welt uns zu Feinden Gottes macht. Und was bedeutet das? Freundschaft mit dieser Welt. Wenn wir weiter in die Bibel gehen, dann verstehen wir, dass alles andere außerhalb von Gott, das können Leute sein, das können ein Streben nach Macht sein, ein Streben nach Geld sein, dass Leute ihre Arbeit über alles andere setzen, sogar ihre eigene Familie über Gott setzen und also, dass diese Dinge, Sachen und Menschen Idole werden, dann ist das, was hier beschrieben steht, Freundschaft mit dieser Welt. Ja? Und wichtig ist auch zu verstehen, dass wir als Christen gut daran tun, uns diese Bibelverse und Weisheiten zu Herzen zu nehmen und unseren Jesus Christus zu bitten, dass er uns hilft, vor allem in Beziehungen mit anderen Menschen, dass wir verstehen, dass leider eben viele Menschen den falschen Versprechungen der Welt folgen oder auch versucht werden. Ja? Und das ist das eine, wenn Menschen, also wir, die wir als reue Gesünder zu Jesus Christus kommen, brauchen und sollen und müssen auch nicht, anderen folgen, nur weil es ist, was die Masse tut, was andere Menschen tun, sondern dass wir Christus dazu aufsuchen, uns zu helfen, zu verstehen, was denn nun von Gott ist und was nicht von Gott ist. Und ich lade euch ein, nochmal in die Evangelien zu gehen. Die Versuchung Jesus, die Versuchung unseres Herrn Jesus Christus in Matthäus Evangelium Kapitel 4 am Anfang und auch im Lukas Evangelium Kapitel 4, da wird Jesus versucht, der Teufel versucht, der Satan versucht, Jesus zu versuchen, ja, eben mit all diesen Allüren, all diesen falschen und tatsächlich falschen Versprechungen und der den falschen Versprechungen der Welt in die Falle zu locken. Und schaut mal, wie Jesus diesen Versuchen widersteht. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass ihr das wahrnimmt und lest. Und hätte Jesus, die Versuchungen sind unterschiedlich angeordnet. Es sind dieselben Versuchungen, aber Matthäus und Lukas haben die eben unterschiedlich angeordnet. Ja, also erste, zweite, dritte Versuchung ist dann anders in Matthäus und Lukas. Aber es sind dieselben. Ja? Die Autoren, die Leute, die das niedergeschrieben haben, haben das eben so aufgeschrieben. So. Und wie Jesus diesen Versuchen widersteht, er spricht Gottes Wort zurück, die Bibel. Und das können wir auch und das könnt ihr auch, wenn ihr ein paar Bibelverse habt, das kann unser Vater unser sein, unser Gebet. Das kann jeglicher Bibelvers sein, aus dem Alten oder Neuen Testament. Wenn der Teufel versucht, uns in die Versuchung zu führen, dann können wir Gottes Wort sprechen. Ja? Oder einfach ein Gebet sprechen. Ja? Oder Psalm 23 zum Beispiel, einer ganz, ganz bekannter Psalm. Aber Gottes Wort zu sprechen. Ja? Und dass wir eben nicht der Versuchung beigeben, Gottes Feind zu sein, dass wir eben Freunde der Welt sind sozusagen und einfach den falschen Versprechungen der Welt nicht folgen, Ja, dass Leute reicher sind und mehr Einfluss haben als andere. Letztendlich können das Idole sein. Und das ist wie wenn jemand nach dem Wind sich ausrichtet und dem Wind folgt. Nämlich der Wind geht in irgendeine Richtung und letztendlich nirgendwo hin. Ja? Und das macht uns Mut. Also versteht das hier, dass wir der Einladung Christus folgen. Unsere persönliche Beziehung mit Christus wachsen durch das Wort, durch die Bibel. Darauf kommt es an. Lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort und dass du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Und dass du uns hilfst, nicht Freundschaft der Welt zu sein oder zu suchen, sondern dass wir dich zuerst aufsuchen und unser ganzes Leben nach dir ausrichten, unserem Herrn Jesus Christus. Und dass du uns hilfst durch den Heiligen Geist, diesen Versuchungen zu widerstehen. In eigener Kraft können wir das nicht. Und wir danken dir für deine Hilfe und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.